Spüren und fühlen, fühlen, hören, spüren, träumen, empfinden, atmen, berühren, tasten, entdecken, riechen, hören, schmecken, schweben, erheben, erkennen, erleben, erwarten, erfreuen, lieben, betreuen, sehnen, versinken, vertrauen, verwöhnen, betören und schwören, verschenken, gehören, umarmen und Herzen drücken, beglücken und wir fühlen und wir spüren, öffnen all unsere Türen, ja wir spüren, was wir fühlen und wir fühlen, was wir spüren. Heidi, heidi, heidi, da, da, heidi, heidi, heidi, da, da, heidi, heidi, heidi, da. Heidi, heidi, heidi, da. Verschleiern, betrügen, verbergen und lügen, verhindern, erschweren, verdrängen, verstören, blenden und mogeln, hintergehen, verkohlen, indoktrinieren und korrumpieren, schwindeln und schummeln, bluffen, duplieren, erdichten, entstellen und irreführen, verwischen und schmieren, verdrehen, verschmieten, verfälschen, beschwatzen, verkehren, dirigieren und wir täuschen, suggerieren, wir verführen, manipulieren, wir verkleistern und verschleiern, wir verfälschen und fingieren. Oh. Heidi, heidi, heidi, da, da. Heidi, heidi, heidi, da, da. Heidi, heidi, da. Heidi, heidi, heidi, da. Heidi, heidi, heidi, da, da. Heidi, heidi, heidi, da, da. Heidi, heidi, heidi, da, da. Heidi, heidi, heidi, da.